Wir werden als einzige große Volkspartei, anders als die SPD, ein Steuerentlastungsprogramm vorlegen, aus dem deutlich wird, was wir in der nächsten Legislaturperiode steuerrechtlich verantwortbar vorsehen werden, damit die Menschen mehr Netto vom Brutto im Portemonnaie haben. An dem Treffen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, nahmen unter anderem der CSU-Parteichef Horst Seehofer, der Berliner CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer und der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt teil. Für die CDU waren neben Angela Merkel auch Unionsfraktionschef Volker Kauder und Generalsekretär Ronald Pofalla dabei. Gehen Sie davon aus, dass wir gestern Abend alle Fragen miteinander diskutiert haben und es ist kein einziger Streitpunkt übrig geblieben. Konkreter wurde Pofalla jedoch nicht. Trotzdem sickerten einige Punkte durch. So sollen in den nächsten Jahren drohende Steuererhöhungen infolge von Lohnzuwächsen, die sogenannte kalte Progression, verhindert werden. Insgesamt wollen die Unionsparteien zu einer Streckung des Tarifverlaufs in der Einkommensteuer kommen, war zu erfahren. Das soll mit einer Reihe von Maßnahmen in zwei Schritten erreicht werden. So soll der Eingangssteuersatz zunächst von heute 14 auf 13 und schließlich auf 12% gesenkt werden. Ferner soll der Betrag erhöht werden, ab dem der Höchststeuersatz von 42% fällig wird. Die Summe soll von heute rund 52.000 Euro Jahreseinkommen mit einem Zwischenschritt auf 60.000 Euro aufgestockt werden. Außerdem ist an eine Glättung des sogenannten Mittelstandsbauches gedacht. Gemeint ist damit, dass im Gegensatz zu einem linearen Einkommensteuertarif verhältnismäßig geringe Einkommen heute überproportional belastet werden. Darüber hinaus sollen Änderungen bei der Erbschaftssteuer in Aussicht gestellt werden. Außerdem will die Union das gegenwärtige System der Erhebung der Mehrwertsteuer überprüfen. Das gilt als Zugeständnis an die CSU, die eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes in der Hotellerie und der Gastronomie möchte. Nicht durchsetzen konnte sich die CSU Berichten zufolge mit der Forderung nach einer PKW-Maut. Mit ihrem Konzept nähern sich CDU und CSU steuerpolitisch der FDP an, mit der nach der Bundestagswahl die Regierungsbildung angestrebt wird, FDP-Generalsekretär Dirk Niebel. Die FDP sagt ganz klar, es gibt keine Koalitionsvereinbarung ohne die Festschreibung einer echten Steuerstrukturreform. Es gibt Dinge, die sind schnell zu machen. Schnell zu machen ist die Rücknahme der Fehler der Unternehmenssteuerreform. Schnell zu machen ist natürlich auch die Anhebung des Grundfreibetrages für jeden Menschen, also auch für die Kinder. Schnell zu machen ist die gesetzgeberische Arbeit an der Veränderung der Steuersätze, insbesondere des Eingangssteuersatzes. Im Gegensatz dazu wird sich die Union wohl nicht auf einen konkreten Zeitplan festlegen. Dagegen gäbe es aus Teilen der CDU Widerstand, weil konkrete Daten angesichts der angespannten Haushaltslage die Glaubwürdigkeit der Union untergraben könnten.